Guten Tag, den Anker der Nacht. Holet ein und zu neuen Fahrten. Sonne fragt nicht, was wir gemacht. So im Hoffen auf dich, so im Warten. Dort am blutwarmen Ufer der Gier, nach der Liebe und nach der Geborgenheit. Im Flüstern der Strudel, im Strom, als wenden wir da Ruhe schon. Guten Tag, es strömen vorbei. Tausend Wasser, die möchten uns tragen. Komm, mein Freund, nun sind wir frei. Von der Nacht, die am Strudel wir lagen.